Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Klabautercast, der Gesprächsrunde rund um das Thema World of Warships mit Storyteller Olli Hake und mir Sir Nossi. Hallo. Servus. Na, wie geht's dir? Ja, wunderbar. Ich würde erstmal sagen, wir stellen uns erstmal vor, damit die Leute überhaupt erstmal wissen, wer erzählt denen denn da was? Ja, ich würde mal sagen, ich interview dich einfach mal, wer denn so bist. Sir Nossi, dahinter versteckt sich ein Mann, der normalerweise auf Ketten unterwegs ist. Dann sag mal, was ist denn so dein Ursprung in der Szene? Ja, der Ursprung der Szene, also ich komme eigentlich von World of Tanks, also das ist ja das Pendant logischerweise zu World of Warships oder eher gesagt vom gleichen Hersteller und habe da mit einem YouTube-Kanal angefangen, also Spiel gespielt und dann Videos dazu gemacht, Replays kommentiert und auch die Panzerfahrschule gegründet, das heißt also ein Tutorial, um Neulingen die Mechaniken von World of Tanks beizubringen und ja, dann kommt man natürlich auch automatisch zu World of Warships halt, ne? Seit der Alpha gespielt, dann die Beta und ja, jetzt befinden wir uns ja in der Open-Beta-Phase. Das Ganze ist aber noch so Hobby für dich, also bist du jetzt nicht irgendwie kein Profi-YouTuber wie LeFloid oder wer auch immer? Nein, nein, also das ist wirklich komplett nebenbei, also ich gehe ganz normal einem Beruf nach, ich restauriere Oldtimer, also bin damals gelernter Kfz-Mechaniker und ja, bin jetzt in einer Oldtimer-Werkstatt und mache da halt auch den Service, aber auch komplette Restauration von wirklich ganz alten Autos. Du bist aber in World of Tanks nicht ganz allein unterwegs. Welchem Clan gehörst du an? Also ich gehöre einmal dem DEPAC an, das ist das Deutsche Panzerausbildungskorps, das sich verschrieben hat, im Prinzip auch in der Form mit der Panzerfahrschule, ja, wirklich neuen Spielern die Spielmechaniken beizubringen, auch in Form von Kursen, die abends laufen. Also gebt da einfach mal bei Google einfach mal DEPAC eingeben, dann findet man das schon. Und ja, so im Prinzip, also da halte ich mich dann meistens auf, wenn ich denn mal abends mit meinen Kumpels unterwegs bin. Also hast du dich praktisch ganz der Fortbildung angehender Panzerkommandanten oder neuer Panzerkommandanten und jetzt halt auch Marinekadetten sozusagen beschrieben. Richtig, genau. Das geht ja auch so langsam los, dieses Thema. Gerade ne, die Schiffe, jetzt geht durch die Open Beta. Klar kann sich noch was ändern, aber ich sag mal, die Grundlagen sind ja natürlich gelegt und jetzt kann man natürlich auch anfangen, ein bisschen mit Fakten wirklich zu arbeiten. Gerade ganz am Anfang war das ja noch so, da wurde noch ganz oft was geändert halt und deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, dann fangen wir jetzt so langsam mal an, ne, wo die ersten Keyfacts sind. Jo, tja, dann würde ich sagen, gebe ich das Mikrofon mal zu dir rüber. Jawohl, herzlichen Dank. Kannst du die Nase halten, virtuell versteht sich. Ja, genau. Ja, dann mal die Gegenfrage dazu. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du zu World of Tanks und da hier auch zu World of Warships gekommen? Ja, also ich bin Olli Hake, Redakteur bei buff.de. Für viele Leute immer noch eine WoW-Webseite, aber das stimmt schon seit vielen, vielen Jahren so nicht mehr. Natürlich liegt da der Ursprung, denn wir hatten ja eine Datenbank als eine der ersten in Deutschland. Blask, Black Legion Advanced Search Crawler ist, glaube ich, die korrekte Übersetzung. Und dann haben wir natürlich auch Content auf der Webseite dazu gemacht und ein Magazin gestartet. Da bin ich dann als Redakteur dazu geholt worden. Aber ich hatte immer schon ein Faible für Taktik Shooter schon seit den 90er Jahren. Ich glaube, Counter-Strike Beta 6.1 war so mein Einstieg in diese, ja, muss man schon fast sagen, Sucht, die mich jetzt schon seit 15 oder mehr Jahren begleitet. Ja, und World of Tanks war eigentlich relativ, ja, so schleichend. Die Wargaming-Leute waren tatsächlich bei uns im Verlag vor vielen, vielen Jahren. Die hatten so eine Deutschland-Tour gemacht, da waren die noch gar nicht bekannt hier in Mittel- und Westeuropa und haben ihr Spiel vorgestellt. Und ich hatte halt diesen Trailer schon mal gesehen, wo Panzer irgendwelche Orks und Elfen überfahren. Du erinnerst dich vielleicht? Ja, genau. Ja, das war eine ziemlich gelungene Aktion, weil alle dachten so, oh nein, nicht noch ein MMORPG, so wie WoW und so weiter. Auf einmal kommt Panzer und überfahren die. Das war total der Erfolg, der Marketing-Erfolg von denen und vor allem relativ günstig gemacht. Ich glaube, das war effektiver als jede große Fernsehkampagne. Ja, und die haben das dann bei uns gezeigt und ich war sofort interessiert, aber die Reaktionen waren insgesamt in Deutschland eher verhalten. Aber es gab so ein paar Kollegen und ich, die haben gesagt, hey, das ist cool, das könnte schon was werden, aber ich glaube, mit dem Erfolg, den Wargaming jetzt hat, damit hat niemand gerechnet, auch Wargaming nicht. Nee, das denke ich auch nicht. Aber also hat es sich dann auch dann über die Zeit dann schon gepackt und als jetzt die Schiffe rauskamen, war es dann schon so, dass du dich auch komplett vom begeistern lassen hast? Ja, total. Also World of Tanks habe ich jetzt auch mehrere Jahre gespielt, nicht so intensiv wie vielleicht manch anderer. Ich habe so meine 2000 paar kaputte Gefechte. Da werden mich manche Schäle angucken und sagen, oh, das ist ja Noob. Aber ich würde mal sagen, Ich weiß, was ich tue mit den Panzern, die ich spiele, und habe auch eine solide Winrate. Aber es war dann halt so nach den Jahren dann halt auch so ein bisschen, ja, kam mal eine neue Map dazu, ein bisschen anderer Spielmodus und so. Aber ist dann doch schon auch irgendwo dann repetitiv. Und ich hatte schon immer so ein Faible für die Marine seit Kindesbein, weil meine Eltern immer viel mit mir an die Nordsee gefahren sind, insbesondere Holland, den Helder oben. Das ist ein Marinestützpunkt der Niederländer. Und da hatte ich dann halt immer schon so eine Verbindung hin. Und als ich die Modelle, die Schiffsmodelle, dann das erste Mal bei mir am Rechner gesehen habe, oder beziehungsweise das war sogar bei den Wargamings, das hat mich sofort infiziert, weil ich hatte auch dieses Modellbauen sofort im Hinterkopf, weil ich ja viel mit Revell gebastelt so als Kind. Und das hat mich dann sofort gepackt und das Spielprinzip hat mir richtig gut gefallen. Ja, also im Endeffekt, was war dann irgendwie dann doch näher, als zu sagen, komm, man macht einen Podcast, ne, und man spricht ein bisschen drüber. Ja, total. Vor allem, es fehlt ja irgendwie noch einer. Also ich wüsste jetzt nicht so großartig, ob es im deutschsprachigen Raum da schon richtig gute oder verbreitete gibt. Man möge mich jetzt schlagen, falls ich irgendwo einen übersehen haben sollte. Ich höre gern rein, falls man irgendwo noch einen habt, aber es wäre mir jetzt auf jeden Fall keiner so präsent. Und Janossi, wir beide haben ja schon auch das Buff Bootcamp gemacht, so World of Tanks, eine Videoserie. Und von daher finde ich das jetzt richtig cool mit dir, diese Gelegenheit zu haben und einen Podcast aufzunehmen, vor allem mit jemandem zu quatschen, der halt auch dann ähnlich viel Plan hat wie ich. Genau, das wird sich dann noch zeigen, wenn ich zuerst absaufe. Wir Nein. werden ja auch Gäste haben, ne? Richtig, genau. Also heute noch nicht, muss man dazu sagen, weil heute haben wir gesagt, dadurch, dass wir uns halt auch vorstellen und dann kommen natürlich auch ein, zwei kleine Themchen, über die wir reden. Und nee, heute machen wir das immer zu zweit, aber es werden noch, wie du schon richtig sagst, natürlich in der Zukunft also wirklich Gäste von Wargaming kommen, auch aus der Spielergemeinschaft, Leute, und also da seid auf jeden Fall gespannt, wen wir dann von den Insidern noch rankriegen. Ja, vielleicht auch mal den einen oder anderen Community Manager, wer weiß. Also wir werden auf jeden Fall Leute aus der Spielerschaft und halt auch von Wargaming dabei haben und vielleicht auch mal noch einen Kollegen von mir, irgendwie so einen Spielerredakteur, wer weiß. Also ich bin auch super gespannt, wer wir da alles haben werden und dadurch wird es auch ein bunter Themenmix werden. Apropos Themenmix, wir quatschen nicht einfach nur so ein bisschen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir haben uns auch was überlegt, was wir so jede Folge machen werden. Da werden wir so ein paar feste Rubriken haben, zum Beispiel das Schiff der Woche sozusagen, dass wir also unseren aktuellen Lieblingspot dann mal ein bisschen genauer beleuchten. Tja, und werden dann halt auch immer so ein paar aktuelle Themen aus der vergangenen Woche dann nochmal diskutieren und haben uns dann auch immer so ein paar Special Sondersachen halt rausgesucht, auf die wir dann ein bisschen tiefer eingehen. Genau, also da möchte ich auch gleich mal einhaken. Und zwar haben wir jetzt halt, und wenn wir das jetzt mal wirklich, was ist jetzt in der letzten Zeit wirklich passiert, was ist neu mit dazugekommen? Also ich fange dann einfach mal mit dem ersten Thema an, was mich persönlich damals wirklich aufgeregt hatte, war und oder viele Leute, wo auch ein Ruck durch die Community ging, als gesagt wurde, dass der Premium-Account zwischen World of Tanks und World of Warships getrennt ist. Das heißt, du müsstest für jedes Spiel einzeln deinen Premium-Account kaufen und dem ist ja nicht so. Also da hat Wargaming eingelenkt und gesagt, nee, komm, das machen wir nicht. Das heißt also, wer jetzt sich Premium-Spieltage für World of Tanks kauft, hat die automatisch auch bei World of Warships mit drin. Momentan die Dublonen und Free XP sind noch separat. Das war aber zu erwarten, weil das Spiel sowieso noch in der Beta-Phase ist. Aber der Premium-Account ist auf jeden Fall geshared also auf dem Account für beide Spiele. Das finde ich persönlich ziemlich gut. Mussten sie meiner Meinung nach auch machen, aber das fand ich wirklich toll. Ja, was hast du gehabt, was dir noch in den letzten Ja, Tagen? also ich möchte was dazu sagen noch, Sekunde. Ja, Klar, natürlich, natürlich, nicht um so Gottes schnell, Willen. schießen die Preußen. Nee, finde ich auch total wichtig, dass sie das zusammenlegen, weil du kannst nur ein Spiel gleichzeitig spielen. Und ich finde es halt total doof, wenn jetzt meine Premium-Zeit, die ich mir in World of Tanks gekauft habe, einfach ja, dahin rinnt sozusagen und ich mir nochmal parallel nochmal Premium-Zeit dann für Warships oder so dann kaufen müsste. Also das wäre totaler Käse gewesen. Und ich finde es auch gut, dass sie sich da einsichtig gezeigt haben. Was das Premium Gold angeht, das ist ja immer noch nur eine unterschiedliche Kiste. Also, dass man da noch separat kaufen muss, das finde ich ein bisschen schade. Aber das kann ich schon eher nachvollziehen, weil das ist halt das eine für das eine Spiel, das andere für das andere Spiel. Und wenn einer da jetzt, keine Ahnung, durch irgendwelche Aktionen noch ziemlich viel Kohle auf World of Tanks rumliegen hat und kauft sich dann jetzt einmal bei Warships durch, ist dann vielleicht schon ein, ja, sag ich mal, wirtschaftlicher Verlust für Wargaming, weil Warships ist ja nun mal ein neues Spiel. Also von daher, das kann ich schon noch eher nachvollziehen. Aber Premium Zeit, das finde ich vollkommen richtig, muss für alle drei Spiele gleichzeitig gelten. Vor allem, man kann ja auch ein bisschen mauscheln. Und zwar, wenn ihr noch viel Geld in World of Tanks rumliegen habt und ihr wollt Premium Zeit haben, na, dann kauft es euch halt mit dem Gold und dann könnt ihr halt Warships schön Premium daddeln. Richtig, genau. Und die Sache ist halt, was du noch gesagt hattest, von wegen, dass man sich dann gleich durchklickt, meinetwegen auf den Zehner, weil man so viel Free XP auf dem anderen Account hat. Ich meine, das Spiel will ja auch gespielt werden. Ne? Das gehört Richtig. Ja auch mit dazu. Ne? Und die sich jetzt einfach so durchklicken, würde ich auch doof finden. Deswegen, also so wie sie es jetzt gelöst haben, finde ich okay. Also ist völlig in Ordnung. Am Anfang war ich auch not amused, drücke ich mal aus, als das zuerst angekündigt war, dass es getrennt ist. Aber so wie sie es jetzt gemacht haben, genauso wie wir es eigentlich wollten. Ich wette auch mal, dass es da Leute gab bei Wargaming, die gesagt haben, seid ihr euch sicher, dass es eine gute Idee ist? Und dann gibt es bestimmt nur so ein paar Hardliner, die sagen, ja, das muss so sein. Und dann wird es halt erstmal gemacht und dann stellt man noch fest, ups, Shitstorm incoming. Richtig, genau. Wo sind die Paddel? Ich muss mal zurückrudern. Naja, also das zum einen auf jeden Fall, was du auch gerade sagtest noch mit dem Durchblicken, ist eh immer nicht so gut, weil die Leute lernen die Schiffsklassen auch nicht und es steigert sich. Also es ist so ähnlich wie bei World of Tanks. Man kann wirklich sagen, von Tier 1 bis vielleicht 4 ist so der Einsteigerbereich, wo man so die Grundlagen lernt. Von 5 bis 7 geht es dann schon an die fortgeschrittenen Sachen. Von 8 bis 10, da geht es dann wirklich mit harten Bandagen zur Sache. Also wenn man auf dem Niveau angekommen ist, dann sollte man nicht viel mit Gnade in dem, oder mit Fehlern in der Partie halt rechnen. Da kann es nämlich ganz schnell sein, dass man fix aus dem Rennen ist bei Rundenbeginn. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich auch mal zum nächsten Thema. Da hattest du vorhin noch was Schönes angesprochen, was so schön im Jawohl. Wind weht. Ja, ich habe nämlich was entdeckt. Und zwar im russischen Itemshop, wo wir jetzt gerade auch schon bei dem Thema so halb waren, da gab es nämlich plötzlich Signalflaggen zu kaufen. Vielleicht zur Erklärung. In World of Warships gibt es genauso wie in World of Tanks Verbrauchsmaterialien, die man kaufen kann. Aktuell beschränkt sich das halt auf zum Beispiel verbesserte Schiffsfertigkeiten, so wie einen besseren Reparaturscale oder eine kürzere Cooldown-Zeit auf dem Bordflugzeug. Dann gibt es solche Sachen wie besser, also überhaupt erstmal ein Tarnmuster kaufen. Das ist auch ein Verbrauchsmittel, das man in jeder Partie halt verbraucht. Und es gibt aber auch Signalflaggen, die kann man bisher auf dem europäischen Server nicht kaufen, sondern nur freispielen über Achievements-Erfolge oder Errungenschaften. Das heißt, eine besondere Leistung in der Partie und dann bekommt man die Dinger geschenkt. Aber es lässt sich halt nicht immer kalkulieren, wann man von welcher Sorte wie viel bekommt. In Russland ist das jetzt anders. Da sind im Premium-Shop diese Flaggen auch aufgetaucht und zwar in 100er bis 250er Stapeln, kosten da irgendwie nur so ein paar Euro. Mein Gott, man muss auch mal überlegen, in Russland, das Gehaltsniveau ist ein bisschen anders, von daher wird man wahrscheinlich hier in Europa nochmal ein paar Euro drauflegen müssen für dasselbe Paket, aber wenn ich immer so sehe, irgendwie 50% mehr Erfahrung, 100er Stack, glaube ich, kostet 6 Euro noch was, also von daher vielleicht hier 10, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall anzunehmen, dass dieses Angebot auch irgendwann mal in den europäischen Premium-Laden kommt, wobei das nicht garantiert oder sicher ist, denn Wargaming weiß sehr wohl, dass die Spielerschaften regional sehr anders sind. Das hat sich jetzt auch gezeigt in einem Interview zum Thema Aim-Mods/Aim-Bot, dass sie halt auch wissen, dass eine russische Community deutlich entspannter mit dem Thema Modding umgeht als zum Beispiel eine europäische. Wie siehst du das? Also irgendwie, möchtest du Signalflaggen haben, Nossi? Also ich finde sie, wenn sie erspielt werden, finde ich sie gut. Weil dann ist es ein Bonus, den habe ich mir verdient. Ne? Das heißt also, dann bin ich gerne bereit, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich kriege jetzt mal für ein Gefecht zum Beispiel 50% mehr XP, ne, zu dem, was ich da jetzt mache, und habe mir das aber vorher verdient durch ein besonderes Achievement. Also die 50% mehr EP pro Gefecht kriege ich zum Beispiel durch einen Unterstützer. Das heißt also, wenn ich verschiedene Schiffe angeschossen habe, die so und so viel Schaden genommen haben, dann bekomme ich davon Flaggensumme X. Ich finde es, weiß ich nicht, wenn ich mir das kaufe, weiß ich nicht. Natürlich kann man, bei World of Tanks gibt es ja auch das Futter, was man mit in die Panzer reinbauen kann. Das heißt, das gibt es dann natürlich auch. Ich würde es mir wünschen, wenn es so bleiben würde, dass es nur durch Achievements geht. Gehe aber von aus, dass die auch irgendwann im Shop auftauchen werden. Ja, aber ich glaube, es kam mir schon wieder in den Foren auf, so, hey, das wird dann pay to win. Das glaube ich dann wiederum nicht, weil ich kann mir auch vorstellen, dass sie es dann halt auch wieder zweigleisig fahren. dass sie halt auch solche Sachen dann wieder vielleicht im Spiel gegen Dublonen und Credits halt anbieten. Das ist ja so bisher die gängige Praxis. Weil das Einzige, was wirklich extrem spielrelevant ist auf Dauer, das sind die Hafenstellplätze. Die muss man gegen Dublonen kaufen. Da gibt es keinen. Man hat, glaube ich, 8 Stück oder so oder 10. 10, glaube ich, sind es, ne? So ich weiß gar nicht mehr, was du automatisch hast. Weil ich hatte also immer so nochmal 2 geholt. Genau. Schlagen mit dem Klammerbeutel, aber irgendwie so eine Ecke sind es. Und wenn man mehr Schiffe haben will als diese Hafenstellplätze, dann muss man das erste Mal echt Geld, muss man in die Hand nehmen. Alles andere ist optional. Auch Premium-Schiffe, die sind zwar ganz nett, aber die Murmansk wird zwar immer so ein bisschen in Richtung OP gedrückt, aber ich sehe sie ehrlich gesagt nicht. Die Aurora war es, nicht die Murmansk. Die Aurora, ich sehe sie halt ultra selten, von daher, so cool kann das Schiff gar nicht sein, vor allem, dass es nur Tier 3 ist. Richtig, genau. Das ist ja dann wirklich im Low-Level-Bereich. Aber wo du gerade schon bei Premium-Schiffen gekommen bist, also ich drücke jetzt einfach mal rüber. Und zwar gibt es nämlich ein Schiff wieder im Premium-Laden, was verschwunden gewesen ist, jetzt wieder reingekommen ist. Das gab es während der. Nur eins, zwei sogar. Aber ja, eins, ja, ich weiß, worauf du anspielst. Genau, genau. Und die waren nämlich während der Closed Beta drin. Und zwar geht es da um die Atlanta. Und ist ein Tier 7. Jetzt muss ich selber einfach mal gucken, das war glaube ich... Ja, ein leichter Kreuzer ist genau, ein Kreuzer war das, genau. Da gehen wir jetzt nämlich einfach mal drauf. Und für ein, ich weiß nicht, das Spiel ist gerade, mir stößt es so ein bisschen auf, muss ich sagen, halt. Weil warum? Es ist, der Preis ist nicht günstig. Ich meine, das kostet 33,50 Euro. Ja. Und das jetzt in einer gerade gestarteten Open-Beta-Phase finde ich schon, ja, da muss ich erstmal schlucken. Drücken wir es mal so aus. Ja, also günstig ist was anderes. Das stimmt. Richtig, so. Genau. Aber ganz ehrlich, guck dir die Preise von World of Tanks an, auch da die Panzer. Was kostet so ein Löwe? 40, 50 Euro so eine Ecke? Und ja, das genau. Ist jetzt auch nicht so, der Imba-Panzer, ne? So, nein, also Imba sind die ja eigentlich alle nicht, sondern sie sind ja eigentlich schwächer als ihre direkten Pendants. Nur, dass sie halt mehr Credits machen, ne, und dass du halt deine Kapitäne drauf ausbilden kannst. Was bei World of Warships übrigens, ich weiß nicht, ob es so bleibt, das wird man sehen, aber momentan ist es so, dass du zum Beispiel mit einem Kreuzer sämtliche Kapitäne deines Landes ausbilden kannst. Das heißt, wenn du die mit denen fährst. Also zumindest die Klasse auf jeden Fall. Also das ist ja so, dass man die Besatzung einfach dann auf das Premium-Schiff stecken kann und damit dann spielt. Genau. Vorausgesetzt, man möchte das Ding auch wirklich spielen. Und bei der USS Atlanta muss ich mal sagen, da streiten sich ja die Geister. Also ich habe einen Kumpel, Hallo Brun, der liebt das Ding, der spielt das total gerne. Aber wenn wir spielen, dann beschwert er sich praktisch pausenlos, dass ihm irgendwelche Türme weggeschossen werden. Also das Ding ist auch nicht makellos. Und ich kenne auch Leute, die halt genau wegen diesem Fehler, weil die Türme so schwach gepanzert sind, sich furchtbar aufregen und sagen, ah, das Ding ist es nicht wert, das ist Kacke. Also von daher, ich weiß nicht, ich habe noch bisher kein Premium-Schiff gefunden, wo ich sage, das Ding muss ich unbedingt haben und damit möchte ich unbedingt viel spielen. Das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn sie tatsächlich Bismarck oder Tirpitz vielleicht mal als Premium-Schiff bringen, weil das Ding ist einfach so ein Sammlerding. Und bei der Warspade habe ich echt auch überlegt, aber auch da, die Preise sind schon echt verdammt hoch. Auch die Atoba, die ist jetzt ja auch wiedergekommen. Aber ich habe mal irgendwie ausgerechnet, die kostete auch irgendwie 40 Euro oder so. Und das ist einfach echt verdammt viel Geld. Ich muss noch mal kurz gucken, dann sage ich es euch vielleicht gleich mal genauer. Aber das ist echt. Also ich persönlich habe da wirklich, also ich würde mir die Dinger nicht massenweise kaufen. Und ich merke ja auch, ich habe die Iwaki Alpha und ich habe die Arkansas Beta. Ich spiele sie nicht wirklich oft, weil sie haben halt ihre Schwachstellen. Und da spiele ich die normal geskillten und aufgerüsteten Schiffe lieber. Ja, gerade vor allem, man ist ja noch in der Frühphase vom Spiel und ist noch wirklich in dem absoluten, sag ich mal, Grind-Wahn. Ne? Man will ja weiterkommen, man will sich die neuen Klassen angucken und ich sag mal, bei World of Tanks, klar, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 500 Gefechte auf meinem Tiger 2 gefahren habe, dann, ja gut, dann mache ich jetzt zum Geld machen, fahre ich dann den Löwen. Ne? Aber hier ist es ja noch wirklich so, das Spiel ist neu, das Spiel ist frisch, ich will weiterkommen. Ne? Ich will die Tierklassen hochkommen und ich will verschiedene Schiffe ausprobieren. Ich denke mal, das spielt da vielleicht auch noch so ein bisschen mit rein. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, die Atago, nicht Atoba, ich vertue mich immer, Atago, die Tier 8 japanischer Kreuzer, kostet im Forschungsbaum 10.700 Dublonen. Es gibt aber keine 10.700 Größe, also müsste man die nächstgrößere kaufen. 14.500 Dublonen kosten satte 50 Euro gerundet. Das heißt, müsste irgendwo so liegen bei 38 Euro umgerechnet, wenn man vielleicht ein 10.000er und noch ein kleines dazu nimmt oder so. Ne? Also das ist, finde ich, 38 Euro für ein Tier 8 Schiff ist schon eine Menge Holz, auch wenn das Schiff echt ganz nett ist, aber dann spare ich lieber auf die Mogami auf Tier 8, weil das Ding rockt einfach die Hölle. Ja, es ist halt einfach die Sache. Ich denke mal, die, von den Preisen her ist es ja wirklich so, wie auch in World of Tanks. Wie gesagt, die Preise sind ja ungefähr identisch, vielleicht ein bisschen teurer, gerade die niedrigstufigeren Tiere noch oder Schiffe noch. Aber jetzt in dem T7, T8-Bereich, das kommt ja so ungefähr auch hin mit den Preisen von World of Tanks. Aber ich denke mal, dafür ist das Spiel, glaube ich, wirklich noch zu frisch, dass man sagt, ich kaufe mir jetzt das T8-Schiff oder T7-Schiff, sondern level mich dann erstmal hoch und lerne das Spiel erstmal kennen. Ja, das denke ich auch. Ist auch meine dringende Empfehlung, bevor ich da irgendwie, außer euer Herz hängt jetzt an diesem speziellen Modell. Bei der Warspite gab es ja eine Menge englische Spieler, die gesagt haben, das Ding muss ich haben, was ich auch total nachvollziehen kann. Und Leute, die halt in der Closed Beta die Atlanta ausprobiert haben und mit der einfach unglaublich viel Spaß hatten, dass die sich die jetzt wieder kaufen. Von daher, auch da habe ich vollstes Verständnis. Allen anderen, zockt erstmal den normalen Forschungsbaum hoch und seht, was euch passt. Und dann könnt ihr immer noch überlegen, ob ihr sowas braucht. Genau, es schwimmt ja nicht weg. Da musste ich eben selber überlegen. Ich wollte ja sagen, das rennt ja. Ach nee, warte, das sind ja Schiffe. Nee, rennt du's nicht. Ja, dann haben wir noch ein weiteres Thema. Und zwar, das ist eigentlich schon ein größeres Thema, denn wir haben was aufgetan im Netz, und zwar eine Webseite, die es eigentlich schon länger gibt. Und zwar heißt die gamesmodels3d.com. Das ist eine russische Webseite, trotz des .com-Zeichens. Und die bieten auf ihrer Webseite größtenteils kostenlos die Modelle von verschiedenen Spielen an, also zum Anschauen. Und zwar World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships, War Thunder und EVE Online. Und da kann man mal so draufklicken auf die Webseite. Wir werden die URL sicherlich noch irgendwo hier so mit rein verlinken, damit ihr die auch ablesen könnt. Ich wiederhole es nochmal, gamesmodels3d.com. Und da kann man dann zwischen den Nationen wählen und den verschiedenen Schiffstypen. Und dann kann man sich die Panzerungsdiagramme anhand eines 3D-Models anschauen. Und da sieht man dann, wo die Schiffe besonders gut und wo sie besonders schlecht gepanzert sind. Vorher kann man auch, jetzt nehme ich zum Beispiel den amerikanischen Zerstörer Samson, noch auswählen, welchen Rumpf das Schiff haben soll und wie es halt sonst ausgestattet werden soll. Also ob es jetzt irgendwie verbesserte Torpedowerfer hat und so weiter und so fort. Dann drücke ich hier auf Panzerungsmodell und dann sieht man das Schiffchen plötzlich vor mir als ganz grobes 3D-Modell und erkenne ich dann größtenteils grün, das heißt nur 6 mm Panzerung, das ist so hauchdünn, ne, welblich, oder? Ja, 6 mm ist nicht wirklich dick, ja, das stimmt du schon. Du bist doch Autorestaurator, ist das so Autostärke? Oder Nee, also Auto hat die neuen Modelle so 0,7 ungefähr. Oh ja, alles klar. Also doch noch ein bisschen mehr so alte Autos eher. Ja, alte Autos waren dann so bei 1 mm. Also meistens so kann man sagen, ein Verstärkungsblech unten ist dann eher so 1,5er. Also 6 mm ist schon, da kannst du schon mit dem Kopf ordentlich gegenhauen, bevor das eine Beule kriegt. Alles klar, also schon ein richtig böses Auto. Genau. Aber trotzdem, da geht's hoch bis 19 mm und das ist dann schon der Bereich um den Turm oder die Brücke halt herum. So bei 12 mm ist halt so der Bereich um die Maschinen, dass da so ein bisschen geschützt wird und hinten am Steuerbereich hin, also am Ruder, am Heck. Das heißt, da weiß man schon, okay, wenn man da hinschießt, hat er ein bisschen mehr Schutz. Wenn man jetzt sich mal die Schlachtschiffe dahingegen anguckt, da klicke ich jetzt auch nochmal hin. Klassisches Beispiel ist hier der japanische Kongo. Das ist ja auch ein Schlachtschiff, was man momentan vom Tier her sehr oft sieht. Wo ist es denn? Ich will nicht Kreuzer, ich will Schlachtschiffe. Da. Kongo. Wenn man da mal das modernste Rumpf auswählt, volle Upgrades, jawohl, Panzerungsmodell, da ist schon deutlich mehr zu sehen. Und zwar, da sieht man richtig toll den Torpedogürtel über der Wasserlinie bis etwas unter der Wasserlinie. Natürlich die vier Geschütztürme an den Seiten und von vorne gut gepanzert, aber von oben nur so ein, ja, etwas dunkleres Gelb. Das bedeutet so um die 70, 76 mm. Das heißt, wenn da so eine Bombe von einem Divebomber reinfällt, ne, dann fällt so ein Turm schon mal aus. Oder eine Granate, eine Panzerbrechende von oben einschlägt. Der Rest des Schiffes ist größtenteils überraschend grün. Das heißt, schwach gepanzert. Man muss da also gucken, wo lohnt es sich, richtig verstärkte Panzerung anzubringen, weil das Ding hat ja natürlich auch ordentlich Gewicht. Ja, und man muss Kleine noch, Warnung noch, ja? man, ganz kurz noch, man muss noch wirklich gucken, halt, inwieweit ist das wirklich final halt, ne? Wo wird noch was gefixt, wo wird noch was gebufft halt, ne? Weil ich sag mal so, wenn man sich das jetzt anguckt, die Kongo vorne, das erste Drittel mit so 1 bis 6 Millimeter ungefähr, das ist natürlich zart, ne? Das ist sehr, sehr, sehr, sehr dünn, sehr, sehr zart. Oder auch jetzt direkt neben dem Torpedogürtel oder die Aufbauten, da ist natürlich dann mit 1 Millimeter, das heißt also mit HE hätte man dann schon einen Volldurchschlag. Und das wird, Richtig. muss man halt sehen, wie lange das, ob das wirklich so bleibt, ob es die Final-Sachen sind halt, ne? Ob die Daten auch wirklich hundertprozentig stimmen, das muss man auch. Das, ich wollte ja Richtig, gerade so genau. ein paar Warnungen raushauen, weil zur Information, innerhalb der Closed Beta oder bis zur Closed Beta waren diese Daten auch noch im Hafen-Interface von World of Warships enthalten. Das heißt, man konnte halt auf den Rumpf gehen, dann poppte so ein Fenster auf und da stand dann aufgegliedert, wie viel Millimeter Panzerungsstärke in den verschiedenen Bereichen waren. Das heißt, diese Werte sind selbstverständlich vorhanden. Wargaming hat sie dann rausgenommen und ich habe auch einen Verdacht, warum sie die rausgenommen hat. Hast du eine Ahnung, Nassi? Also mir ist es nichts bekannt, muss ich sagen. Ich meine, das liegt daran, die haben ja erzählt, dass sie die Panzerung verändert haben, weil sie festgestellt haben, dass panzerbrechende Munition zu effektiv war. Und sie haben gesagt, ja, wir sind auch darauf eingegangen, ob eine Panzerung damals oder ein Stahl besonders gut oder schlecht war. Zum Beispiel der japanische Stahl war im Vergleich nicht so gut wie der von den Amerikanern, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, das war so die Aussage. Und wenn man mal zurückgeht, die Seeschlacht von Tsushima, die sie ja auch thematisiert haben in dem letzten Video, da gab es ein Schlachtschiff, das hatte einen Krupp-Panzergürtel. Der war damals auch allen anderen Fabrikaten, vor allem den russischen, überlegen. Das heißt, 100 mm sind nicht automatisch gleich 100 mm. Das heißt, nimmt man 100 mm sehr, sehr guten Panzerstahl, ist der 100 mm schlechten Panzerstahl überlegen. Jetzt wird Wargaming bestimmt nicht hingern gehen und verschiedene Stahlparameter auch noch einbauen, sondern sie werden sagen, okay, der Stahl war schlecht, der wird wahrscheinlich ungefähr 80 mm entsprochen haben, wenn es der bessere Stahl gewesen wäre. So vermute ich mal, haben die Parameter geändert. Aber das hätte dann natürlich für Diskussionsstoff gesorgt. Das heißt, die User hätten gesagt, warum hat mein Schiff jetzt aber nur 80 mm, vorher hat es doch 100 und im Wikipedia steht ja auch 100. Das heißt, sie hätten halt Tür und Tor dafür geöffnet für Diskussionen. Und das wollten sie bestimmt nicht, sondern sie schrauben sicherlich im Hintergrund so, dass wir es gar nicht so richtig mitkriegen, noch an den Millimeterstärken hoch und runter, um das halt anzupassen, damit die Schiffe auch tatsächlich diese Charakteristiken bekommen, die sie halt in der Wirklichkeit hatten. Und natürlich, dass es auch ins Balancing passt. Das ist meine Theorie, meine persönliche. Ja, es klingt gar nicht so abwegig, muss man sagen. Was mir allerdings momentan auch sehr auffällt, ist, dass zurzeit eigentlich HE, also das Maß aller Dinge ist. Also du brauchst wirklich ganz oder ganz selten, jedenfalls in den Tiers, wo ich mich jetzt bewege, wirklich gar nicht oder so gut wie gar nicht mit PB, also mit der panzerbrechenden Munition schießen. Außer wirklich Nö. bis bei ein, zwei Ausnahmen. Also wo ich es zum Beispiel gemerkt habe, wenn du mit zwei St. Louis gegeneinander spielst, also, Ja. und lädst da wirklich auf das PB um, machst du den nieder, solange dir das RNG gewogen ist und du den triffst. Aber also die Hits sind wirklich größer. Und dadurch, dass das Schiff so schnell schießt und durch diese schnelle Schussfolge, machst du den wirklich platt. Also ich habe das letztens mal ausprobiert gehabt und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Das ist ja irre. Also ich muss dazu leider auch sagen, ich bin von PB oder AP-Munition total abgekommen, denn ich wollte ein Video für buff.de machen, wo ich den Unterschied zwischen HE und AP-Munition zeige. Ich habe mit HE-Munition angefangen, hat wunderbar funktioniert, die Gegner sind abgefackelt, liefen gut. Und dann wollte ich mal auch zeigen, wie es mit PB funktioniert. Ich habe in zig Partien nicht einen einzigen Zitadellentreffer hinbekommen. Das ist ganz traurig gewesen, obwohl ich teilweise auf 15 Kilometer und mehr getroffen habe. Die Granaten sind von oben praktisch auf der Schiffsdecke geknallt und es gab nur normale Treffer. Ich habe dann einmal einen hinbekommen aus nächster Distanz in einer ganz wilden Szene, wo ich mit der Kamera rumgeschwenkt bin und auch noch Torpedotreffer kassiert habe. Da habe ich dann einen Kreuzer, einen kritischen Treffer verpasst. Die Szene konnte ich aber nicht verwenden. Das war für mich total ernüchternd, als ich mal bewusst angegangen bin, um mal zu gucken, so jetzt will ich mal echt mal Szenen zeigen, wo ich halt mit panzerbrechender Munition was reiße. Nix. Es ist total selten im Vergleich zum Stand der Closed Beta. Und von daher kann ich momentan leider auch für Schlachtschiffe mehrheitlich nur HE empfehlen, außer ihr kommt auf diese magischen ungefähr 6 Kilometer ran, Breitseite und dann gib ihm. Ja, ich denke mal, das wird es auch noch viel im Ausprobiermodus, weil gerade durch das RNG, was momentan ja auch natürlich wie in World of Tanks gegeben ist, du schießt dreimal mit der gleichen oder mit verschiedener Munition auf die Stelle halt und hast aber jedes Mal auch andere Werte dann wieder halt. Also ich denke mal, das wird sich dann auch erst rauskristallisieren, was dann wirklich stärker ist. Also die wildesten Gerüchte kursieren ja sowieso immer, aber mir ist es bisher auch aufgefallen, dass ich eigentlich mit HE wirklich besser fahre. Ja. Also wenn geht es bewusst an, dann stellt ihr das auch schnell fest. Ich möchte noch zwei Sachen noch loswerden, und zwar gezielt auf Partien schießen ist in World of Warships deutlich schwieriger als in World of Tanks. Einfacher Grund, die Panzer stehen einfach häufiger als Schiffe und die Kampfdistanzen sind natürlich auch deutlich geringer. Das heißt, bei World of Tanks maximal 500 Meter, so was man halt kämpft. Und hier hast du halt näher zwischen 2 und ja, 26 Kilometern. Und da ist einfach auch viel mehr RNG dabei. Wenn ich mal sehe, was teilweise Granaten machen, wenn ich die halt auf 20 Kilometer balle, selbst wenn mein Vorhaltewinkel genau gepasst hat, fällt eine Granate vor das Schiff und eine hinter das Schiff. Und jetzt versuche ich mir noch einmal zu erzählen, wie ich damit zielgenau irgendwie eine Partie am Heck oder Bunker wischen soll. Ja, auf die Entfernung sowieso nicht. Also da müsste man dann eh schon dicht daran. Und deswegen, ich bin momentan von den Schlachtschiffen auch so ein bisschen abgekommen, weil ich dann auch sage, nee, das ist mir dann wirklich zu weit weg und bin dann, wenn eher Kreuzer oder dann halt auch Zerstörer, wo ich das dann selber gefühlt jedenfalls mehr in meiner Hand habe. Ne? Weil, wie, was du schon gerade sagtest, halt, du schießt auf 15 Kilometer plus und erstmal sind die Granaten teilweise schon 10, 15 Sekunden unterwegs, ne? Wo du dann wirklich zugucken kannst. Also gerade beim Kreuzer, wenn du da auf 12 Kilometer schießt, die Dinger, die sind 10 Sekunden unterwegs halt, ne? Also da kannst du noch einen Kaffee kochen gehen und oder hast schon nachgeladen oder die nächste Salve fliegt schon wieder, wenn du das richtige Schiff hast. Und was du schon sagst, das ist halt ja einfach zu viel RNG und dann fallen die vor, hinten, links, rechts und du hast nicht einen Treffer, obwohl du dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Kugeln zum Gegner geschickt hast. Richtig. Naja, dann kann man sich natürlich fragen, wozu ist dann so eine Webseite gut, die dann diese 3D-Modelle anzeigt. Also mir hat es halt geholfen festzustellen, wie gut jetzt eine Kongo im Vergleich zum Beispiel zu ihren amerikanischen Kollegen halt gepanzert sind. Und man muss wirklich sagen, die Kongo ist halt nicht so gut gepanzert, weil sie ist nun mal verdammt schnell. Sie hat eine sehr, sehr starke und weitreichende Bewaffnung und das kommt natürlich zu einem Preis. Sie ist jetzt kein Papierschiff in dem Sinne mit Pappe gepanzert, sondern sie hat schon eine solide Panzerung. Aber sie ist halt auch weit davon entfernt, ein richtig schwer gepanzertes Schiff zu sein, das wirklich viele Schläge halt aushält. Und wenn man das will, dann ist man, glaube ich, eher bei den Amerikanern halt irgendwie gut untergebracht. Also ich schaue mir jetzt nochmal kurz die New York an, Panzerungsmodell. Ah, zack, zack, zack, komm. Sieht jetzt auch nicht so extrem gut aus, muss ich sagen, im Vergleich. Aber auch an den wichtigen Stellen halt extrem stark gepanzert mit 356 mm im Vergleich zur Kongo nur um die 305 mm. Also von daher sind jetzt nicht mehr Fläche gepanzert, aber die Partien, die gepanzert sind, sind einfach besser gepanzert. Letzter Hinweis noch zu der Webseite. Sie ist nicht komplett kostenlos. Die meisten Schiffe sind es, wenn man jetzt mal draufklickt, die schwarz markiert sind in der Auswahlliste, die kann man sich angucken. Die grau, ein bisschen ausgegraut sind, dafür muss man Mitglied bei dieser Webseite zu sein. Aber es reicht nicht nur, einen Account zu erstellen, sondern einen Mindestobolus von 3 US-Dollar über PayPal oder so einen anderen russischen Service, aber ich glaube, den wird wohl kaum einer nutzen, muss man dann entrichten. Umgerechnet, das weiß ich, 2,75 Euro oder was in der Richtung. Finde ich vom Preis her auf jeden Fall fair. Und wenn man so ab Tier 7 unterwegs ist und wissen will, was die gegnerischen Schiffe so am Panzer mitbringen, dann muss man leider ein bisschen Geld hinlegen. Bis Tier 6 ist halt alles kostenlos. Ist halt dann die Frage, ob es dann bei einer Einmalzahlung bleibt oder sagen die dann, okay, ich meine, die werden das ja auch weiterentwickeln, alles, ob sie dann sagen, okay, wir wollen den Account dann irgendwann auch mal erneuert haben. Das wäre auch mal interessant zu wissen, was sie sich da vorstellen, weil ich denke, also 3 Euro sind oder 3 Dollar sind jetzt ja nun nicht so die Welt, ne? Wie gesagt, 2,50 Euro oder 2,75 Euro oder was. Ich denke mal, das kann man schon mal machen, wenn man das wissen möchte. Aber bleibt natürlich auch jedem selbst überlassen oder er begnügt sich halt wirklich bis Tier 6 mit den Panzerungsmodellen oder es taucht vielleicht irgendwann nochmal eine andere Seite auf. Genau, gibt auch immer wieder Konkurrenzseiten. Kleiner Tipp auch noch, man muss halt einen Browser haben, der WebGL unterstützt. Das sind aber die meisten gängigen. Also hier wird aufgeführt Mozilla, Google, Opera, Safari und sogar auch der Internet Explorer. Von daher, mit eingängigen Browsern könnt ihr das dann halt machen. Und wie das genau funktioniert, erfahrt ihr dann in den FAQs von der Webseite. Aber ich würde sagen, dann lassen wir das Thema, weil sonst artet es zu sehr aus. Wir haben ja noch andere Themenbereiche, auf die wir eingehen wollen. Ja, es gab ein Streitthema diese Woche. Nossi, leg mal los. Ja, im Endeffekt ging es darum, dass geschimpft wurde, Flugzeugträger sind OP. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja, habe ich auch vertreten, diese Meinung. Aber ich habe sie nicht von jetzt auf gleich geäußert, sondern ich habe mir das echt ein paar Wochen lang angeguckt. Ich habe Kollegen gehabt, die haben sich schon viel früher bei mir beschwert und haben gesagt, Olli, da stimmt was nicht, die Träger, du mit deinen Noob-Trägern. Und so gesagt, weil ich gerne Flugzeugträger spiele. Und ich so, ja, was ist denn los? Was wollt ihr von mir? Ja, guck dir das doch mal an, was du da mal alles weghaust und was auch andere weghauen. Und wir werden andauernd mit unseren Schlachtschiffen versenkt und hast du nicht gesehen. Und dann habe ich erst einmal gedacht, naja, ist ein bisschen Gequatsche. Und dann habe ich mal meine Trägerlinie hochgeskillt und festgestellt, hups, ich habe auf Tier 5 plötzlich eine Winrate von 78% und eine KD von, was war das, 9,75:1, also 10:1, und pro Runde versenke ich ungefähr 2 Schiffe, was im Schnitt ist, aber halt selber kaum drauf gehe. Und im Schnitt mache ich halt 81.000 Schadenspunkte. Und im Schnitt, damit rechnen wir noch nicht die Peaks rein. Und von der verloren, also von den versenkten Spielen, das waren irgendwie 28 Partien, die ich dann gespielt hatte mit der Suyo. Und ich habe nur 2-mal dabei einen Träger verloren und das auch nur durch feindliche Torpedobomber. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist da was dran. Und da habe ich mich halt weiter umgehört, in Foren halt dann geschaut. Und dann habe ich meine Kolumne letzte Woche geschrieben, am Freitag, glaube ich, war es. Und da habe ich dann geschrieben, alle anderen Schiffsklassen sind derzeit nur Opfer für Flugzeugträger. Also ich muss dazu sagen, ich finde Flugzeugträger stark mit guten Spielern. Ich sehe aber auch ganz oft Träger, die wirklich, ja, wo eigentlich nicht viel ist, weil ich glaube, also ich denke, sie sind gut. Sie sind vielleicht auch sehr gut. Aber ich glaube, weiß ich nicht, ob sie wirklich OP sind. Also, weil wenn du jemanden hast, der ein gutes Schiff gut spielt und beachte auch, wie alt das Spiel jetzt ist, hast du ganz viele Leute, die schreien. Das ist ja, das geht ja, sage ich mal, durch die Bank weg schon. Also man kennt das ja durch andere Spiele halt. Genauso wie dann ganz viele Leute schreien, Zerstörer sind OP. Ne, weil die sind so schnell, die machen Torpedos, die machen mich platt. Also ich finde Flugzeugträger auch stark, auf jeden Fall. Da gebe ich dir recht. Ob sie OP sind, weiß ich nicht. Also sehe ich eigentlich fast nicht so. Ich finde sie gut, das auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Also, erstmal müssen wir uns über die Definition von Overpowered halt streiten. Ne? Was heißt denn Overpowered? Overpowered heißt in meinem Universum, dass eine Einheit, eine Charakterklasse oder was auch immer, ein Mittel, das mir das einem das Spiel in die Hand gibt, im Verhältnis stärker ist als alle anderen. In vielen Fällen ist das ja auch so gewollt. Zum Beispiel ein Panzer ist in einem Taktik-Shooter immer stärker als ein Gewehr. Weil das Gewehr kann gegen den Panzer einfach nur mal nichts machen. Das heißt, es ist beabsichtigt overpowered, weil es halt die Realität darstellt und das Gewehr soll auch vom Spielsinn nicht gegen den Panzer gewinnen. Korrekt? In der Form auf jeden Fall ja. So sieht's mal aus. Soll gegen den Panzer geeignet sein? Welche Waffensysteme? Was würdest du schätzen? Gegen einen Panzer, also entweder ein gegnerischer Panzer, eine Panzerfaust, ja. Meinetwegen auch ein Raketenwerfer. Ja. Granaten bedingt vielleicht, um eine Kette zu zerstören, also Handgranaten oder so weiter. Oder etwas größere Handgranaten halt, um, eine Kette zu zerstören oder sowas. Ja, wenn wir noch weitergehen, haben wir noch vielleicht Kampfhubschrauber und natürlich auch fliegende Einheiten. Also es gibt noch Minen, zum Beispiel Haftminen, also es gibt immer Konter dafür. So ergibt sich halt die Balance, halt, dass halt die verschiedenen Mechaniken ineinander eingreifen und man ist natürlich auch gerade bei einem Spiel, das einen historischen Kontext hat, wie World of Warships, an gewisse Eigenheiten gebunden. In der Realität, da machen wir uns nichts vor, waren die Flugzeugträger allen überlegen. Das heißt, das war einfach so, weil die aus Entfernungen operieren konnten, wo selbst die Schlachtschiffe halt nur von träumen konnten. Dazu waren die Flugzeugträger mindestens genauso schnell, wenn nicht schneller als die meisten Schlachtschiffe. Und das heißt, die Schlachtschiffe konnten die Flugzeugträger nicht mal stellen, außer sie haben halt wirklich Glück gehabt und sie überrascht. Das gab es ein paar Mal im Zweiten Weltkrieg, im Pazifikkrieg. Meistens wurden Flugzeugträger allerdings mehr durch U-Boote vernichtet oder durch feindliche Flieger. Aber World of Warships soll ja keine reine klassische Simulation sein, weil wenn das so wäre, dann hätten alle anderen wenig Spaß. Ne? Kreuzer würden nur Eskorte fahren, Zerstörer würden nur Eskorte fahren und Schlachtschiffe wären halt auch als Deckung für Flugzeugträgerverbände. Und das kann es halt nicht sein, dass die Flugzeugträger das dann halt alleine unter sich halt auskämpfen. Ich fürchte aber, dass diese Tendenz dahin immer geht, denn ein krasses Beispiel wäre, wenn wir jetzt einen sehr guten Spieler nehmen auf einem Flugzeugträger, gegen einen sehr guten Schlachtschiffspieler, gegen einen sehr guten Kreuzerspieler oder einen sehr guten Zerstörerspieler. Ich behaupte, die Schlachtschiffe haben null Chance. Das ist auch im klassischen Balancing so beabsichtigt. Also außer der Träger macht etwas furchtbar falsch. Die Kreuzer sollten schon eine bessere Chance haben. Die haben momentan aber auch null Chance gegen einen Flugzeugträger, wenn beide Seiten gut spielen. Die Zerstörer haben immer noch die beste Chance, aber meines Empfindens nach sollte der Flugzeugträger so gut wie gar keine Chance gegen den Zerstörer haben. Jetzt werden manche sagen, ey Mann, mit einem Zerstörer haue ich doch deinen Flugzeugträger immer weg. Ich habe es ja schon jetzt zigmal probiert. Also entweder versenke ich die Zerstörer oder ich lasse sie so lange Kreise drehen, weil ich sie mit meinem Torpedobombern und Divebombern angreife, dass ich mit meinem Schiff einfach wegfahre. Wenn er mich es nicht schafft, irgendwo in die Ecke zu drängen oder mit anderen Einheiten den Weg abzuschneiden, dann kriegt mich der Zerstörer nicht. Ausnahme ist, und jetzt werden auch wieder die Nächsten auf den Plan kommen und sagen, ja, der sieht mich doch gar nicht. Ich bin dann plötzlich dran und hau ihn weg. Ja, das kann dir aber technisch mit jeder Einheit passieren. Wenn der Zerstörer den Kreuzer nicht sieht, der plötzlich 2 Kilometer hinter der Insel auftaucht, ist der Zerstörer genauso weg. Bedeutet das, das ist der richtige Weg? Nein, das ist einfach Pech. Wenn ich mich als Flugzeugträger richtig bewege, und zwar immer im Kielwasser oder parallel zu meinen Haupteinheiten, zu den Kreuzern und zu den Schlachtschiffen, kommen die meisten Zerstörer erst gar nicht durch oder müssen derartige Umwege fahren, dass sich der Einsatz eigentlich kaum lohnt. Und währenddessen kann ich natürlich mit dem Flugzeugträger frei agieren. Mache ich den klassischen Fehler, was du vorhin angesprochen hast, und stelle mich mit dem Flugzeugträger irgendwo in die Ecke und warte ab oder hinter eine Insel, meistens da wo, hinter dieselben Inseln, wo alle wissen, da wird sich der Flugzeugträger wahrscheinlich verstecken, dann bin ich natürlich leichter Beute. Aber das sind ja auch Fehler. Ich meine, ich kann auch nicht davon ausgehen, dass ich meine Mutter an den Flugzeugträger setze und sage, so, jetzt bist du OP. Nein, du musst das schon beherrschen und auch das Richtige tun. Und ich sag mal, wenn man mal durch die Landschaft guckt, wie viele Leute momentan auch erfolgreich mit Flugzeugträgern spielen. Man sieht ja auch immer diese Bildervergleiche auf Facebook und so weiter und in Foren und so. Da ist auch schon was dran. Ne? Das ist, ich will damit aber nicht sagen, dass Flugzeugträger I-Win-Buttons sind, dass man also einfach nur den auswählen muss und im Prinzip automatisch gewonnen. Man muss schon auch was können. Und der Weg ist auch ein bisschen steinig, bis man dahin kommt. Hat man aber diesen Punkt erreicht, dann ist man mindestens 2 Schiffsklassen vollkommen überlegen und ist den Zerstörern zumindest ebenbürtig. Und das sollte in einem guten Balancing meiner Meinung nach nicht sein. Naja, also ich gehe mal, ich sag mal, vielleicht, wenn man jetzt mal guckt, also wir gucken jetzt mal die Niedrigtieren, die Flugzeugträger gehen ja ab Tier 4 los, also da gebe ich dir in dem Tierbereich auf jeden Fall noch recht. Wenn das, also dass sie wirklich vielleicht verhältnismäßig überstark sind. Aber wenn du nachher... Aber warum? Weißt du auch warum? Ja, weil du hast ja noch kaum Flak. Also du kannst dich kaum selber schützen, darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt natürlich mal das Paradebeispiel, du nimmst die T6er-Kreuzer der Amerikaner, die Cleveland, also wenn du da die Flugabwehr einschaltest, dann, das ist ja geiler als Silvester. Ne? Also wenn du siehst wirklich, was da hochgeht, Ja, eben nicht mehr. Das ist ja der Gag. Also vor dem Nerf, und da kommen wir jetzt mal gleich auf die Gründe, warum das überhaupt zu dieser OP-Situation meiner Meinung nach gekommen ist. Vorher war das wirklich tödlich. Fliegst du über den Cleveland und die schaltet ihren Skill ein, kommt von dem Geschwader nichts auf der anderen Seite an. Inzwischen ist es so, du fliegst über den Cleveland und verlierst 1-2 Flugzeuge von dem japanischen Geschwader. Wir sprechen jetzt noch nicht von amerikanischen, die ja noch widerstandsfähiger sind. Das hat es vorher so nicht gegeben. Wir haben das in der Closed Beta schon bemerkt, weil nämlich ein Kumpel für mich in meinem Schlachtschiff öfter mal Flak-Eskorte gefahren ist mit einer Des Moines oder Des Moines, wie man auch immer man sie aussprechen mag. Mhm. Vorher war das super effektiv. Dann haben sie diesen Nerf von der Flak eingebaut und auf einmal hat er vielleicht einen Flieger beim Abflug noch abgeschossen, trotz aktivierten Skill. Und er war voll geskillt da drauf. Und er hat gesagt, was ist denn jetzt los? Ist meine Flak kaputt? Genauso war es. Sie haben sie genervt. Warum haben sie sie genervt? Weißt du warum? Ja, weil es zu heftig gewesen ist. Wie gesagt, wenn die Cleveland ihre Flak eingeschaltet hat, erstmal ist es ja so gewesen, du konntest ja gar nicht mehr vernünftig zielen mit deinen Flugzeugen. Genau. Deine manuelle Zielvorrichtung, jetzt habe ich es. Die ist ja aufgesprungen in der Hinsicht. Also dieser schmale Pfad, um auf den Gegner zu bomben oder die Torpedos abzuschmeißen, der wurde ja zu einem riesengroßen Fächer. Das heißt, du konntest, hast vielleicht noch ein, zwei Torpedos auf den Gegner draufgebracht. Das heißt, der konnte natürlich ausweichen, weil das ist ja dann kein Kunststück mehr, wenn du nur ein oder zwei Torpedos ausweichen musst anstatt fünf. Und dann ist es natürlich auch so gewesen, dass die Flak natürlich teilweise wirklich in der Zeit, bis du angefangen hast, überhaupt zu torpen, wenn du Pech gehabt hast, schon drei Flugzeuge runtergeholt hat. Richtig, genauso ist es mir passiert. Also ich habe es gemerkt mit meinem japanischen Tier-8-Flugzeugträger. Da bin ich auf so einen Verband zugeflogen, natürlich nicht mittig rein, sondern habe versucht, ein Schiff rauszupicken, was etwas abseits stand. Und selbst die hatten alle so viel Flak. Ich weiß nicht, ob es in Baltimore oder in New Orleans war. Mit der Shokako bin ich unterwegs gewesen. Und ich habe genau zwei Torpedo zu Wasser gebracht von zwei Torpedo-Geschwadern. Von den Bombern ist nicht einer lebend zum Abwurf gekommen und nicht ein Flieger ist zurückgekehrt. Beim Abflug haben sie mir den Rest abgeschossen. Das komplette Geschwader bei einem Anflug wegrasiert. Die waren natürlich auch in dem Verband sind die gefahren, von daher, die haben es klug angestellt. Aber es war halt unheimlich schwer, überhaupt irgendwas zu reißen. Selbst da, wenn ich meinen Einzelfahrer erwischt habe, waren die Verluste unglaublich groß. Und ich stand sehr, sehr oft am Ende der Closed Beta, bevor sie diesen Nerf gebracht haben, ohne Flugzeuge ab der Mitte der Partie da. Und das war kein Zustand. Ich habe gesagt, es muss auf jeden Fall ein Nerf her. Den Nerf haben sie gebracht. Sie haben aber noch einen weiteren Nerf gebracht, der aber nichts mit den Fliegern erstmal zu tun hatte. Und da hat sich leider aber eine kritische Wechselwirkung ergeben. Und zwar war es auch so, erinnerst du dich noch, wie es noch war in der Closed Beta mit dem Herrschaftsmodus und den Zerstörern, die in den Capzones waren? Mhm. Die haben sich eingenebelt und dann haben die Torpedos gespammt. Welcher Kreuzer und welches Schlachtschiff hat sich da noch angewagt? Ja, gar nichts mehr, da konntest du nichts mehr machen. Du bist selber bist so aufgegangen, du hast die nicht gesehen. Und das war ja, wie gesagt, du hast versucht, die während der Anfahrt, um überhaupt ranzukommen und dann haben die dich schon total zerschossen, weil du selber gespottet gewesen bist und du hast keinen aufgekriegt im Cap-Kreis. Richtig. Um diese Situation zu fixen, es ging nur um den Herrschaftsmodus und um die wirklich sehr, sehr nervigen Zerstörer auch in anderen Situationen, aber im Herrschaftsmodus trat es halt besonders stark offenbar, haben sie halt den Nebel genervt. Das heißt, Zerstörer poppen im Nebel jetzt immer mal wieder auf. Das heißt, sie sind zu sehen. Das heißt, Zerstörer können sich auch nicht mehr so gut verstecken, wenn sie da mal entdeckt wurden. Das heißt, sie werden häufiger versenkt beim Anlauf, weil es kann immer mal sein, dass dann plötzlich dich einer sieht. Denn die Flak der Zerstörer wurde ja auch automatisch mitgenervt. Das heißt, es ist für mich als Flugzeugträgerkommandant gar kein Problem mehr, eine Jägerstaffel abzustellen und eine Minikaze den ganzen Weg zu verfolgen. Der hat einen eigenen Spotter über dem Kopf und meine Freunde, die in der Nähe sind, weil ich sagte es ja vorhin eingangs, ich halte mich immer bei meiner Flotte auf, die sehen den natürlich. Ja, und schießen drauf. Versenken. Genau. Das heißt, und noch, jetzt kommt Punkt 3, eine Sache, die halt eigentlich dazu gedacht war, um die Flieger zu entkräften, hat den Zerstörern wieder wehgetan. Das sind die ganzen Bordflieger, die jetzt überall sind. Auf den ganzen Kreuzern sind überall jetzt Bordflieger drauf, auch auf manchem Schlachtschiff, das vorher keiner hatte. Das heißt, diese Omnipräsenz von Aufklärern klärt die Zerstörer nochmal zusätzlich auf. Das heißt, die Entdeckungswahrscheinlichkeit eines Zerstörers ist seit diesem Nerf bzw. der Einführung der vielen Bordflieger nochmal deutlich gestiegen. Das Zerstörer kommen nicht mehr so einfach an Flugzeugträger ran, wenn die Flugzeugträger sich vernünftig anstellen. Und diese Wechselwirkung zwischen diesen drei Faktoren, einmal Flak genervt, einmal den Nebel entkräftet, drittens so viele Bordflieger dazu gebracht, haben halt das wirksamste Mittel gegen Flugzeugträger, die Zerstörer, entkräftet. Und dadurch ist es halt zu dieser Verschiebung gekommen, zu dieser Extremen. Ja, und das ist halt, ich meine, natürlich hat derjenige, der recht, oh, ich mach dich platt mit meinem Zerstörer halt, wenn du deinem Flugzeugträger setzt, wenn ich mich ranpirschen kann. Natürlich, aber das passiert ja auch nur, wenn der Flugzeugträger-Kapitän sich halt dann so doof anstellt, er steht hinter der Insel, ne, da wo er immer steht, Zerstörer kommt an, fährt meinetwegen außen rum oder so weiter, das ist natürlich eine Sache halt, dann hast du aber auch einen Fehler gemacht, aber was du jetzt richtig gesagt hast, du stehst wirklich hinter deinem eigenen Verband, in zweiter oder meinetwegen auch in dritter Reihe, aber weit genug aus der Spot-Range des Gegners weg, bist voll mit drin, bist geschützt vor Zerstörern, die an dich selber nicht rankommen und kannst natürlich dann in Ruhe agieren. Das ist ja der Vorteil. Richtig, vor allem die Sichtbarkeit oder der Tarnwert gerade der japanischen Flugzeugträger ist absurd gut. Jetzt kann man nochmal hingehen, sind denn wirklich alle Flugzeugträger OP? Nein, das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich finde, gerade was das Offensivverhalten angeht, sind die japanischen Träger momentan im Vorteil, weil die Flak ihnen nicht mehr so wehtut und sie haben einfach mehr Angriffsgeschwader und einfach mehr Punch gegen Schiffe. Ist auf der anderen Seite aber ein guter amerikanischer Träger mit dem Jäger-Setup, dann wird der Flugzeugträger natürlich wieder der japanische entsprechend gekontert. Ne? Dann kann er sich nicht so entfalten und das Spiel ist im Lot. Aber wie viele Partien hat man, wo auf einer Seite ein Flugzeugträger ist und auf der anderen keinen? Oder zwei Flugzeugträger auf der einen Seite und auf der anderen Seite keinen? Und dann merkt man sehr, sehr oft, wie die Partie zugunsten des Teams kippt, das ein oder mehr Flugzeugträger hat. Ja gut, das Das ist ja auch eine Sache, warum kannst du in einer Division keine zwei Flugzeugträger mehr nehmen? Das heißt, du spielst mit drei Leuten, du kannst keine zwei Träger mehr reinnehmen. war Funktioniert nämlich nicht. so, ja. Genau. Dann, was du noch gesagt hattest, ist halt, also ich spiele momentan halt Zerstörer, bin jetzt so bis zur Minikase halt hoch und merke es schon, dass ab dem Viererbereich, ab der ISO-Kase, wo diese ganzen kleinen Aufklärungsdinger mit drin sind, ne, was du sagtest, das ist so schwer, überhaupt irgendwo ranzukommen, gerade in diese Nahkampfs, wirklich in diese Punch-Situation. Entweder du sagst, okay, ich bleibe jetzt hinten und spam auf 7 Kilometer halt meine Torps da immer schön rein. Aber ich sag mal, es ist unwahrscheinlich schwierig, aus einer Inseldeckung halt zu wissen, okay, da vorne kommt gleich meinetwegen ein Schlachtschiff oder ein Kreuzer rum. Der hat noch, ich weiß nicht, meinetwegen seine 15.000, 18.000 Trefferpunkte. Und ich sag, okay, und ich nehme den Schwung aus einer Insel mit und ziehe dem wirklich vor einen Bug, dass der gar nicht reagieren kann und puste den weg. Aber in diese Situation kommst du kaum noch rein. Also, das ist jetzt, wenn du sehr aggressiv spielst. Aber da kommst du kaum noch rein, weil du fast permanent gespottet bist. Genau. Natürlich, und wenn. jetzt, Um das ganz ja. kurz zum Abschluss zu bringen, natürlich hast du jetzt dann auch wieder welche, die sagen, passiert mir nie oder ich mache das so und so. Natürlich gibt es diese Situation. Ich habe die auch, dass ich natürlich dann pro Gefecht auch mal zwei, drei, vier Schiffe so rausnehme. Dann läuft es natürlich gut. Aber der Großteil natürlich ab Tier 4, ab Tier 5 ist natürlich so, dass es wesentlich schwieriger ist, dich in effektive Nahkampfpositionen zu bringen. Dass du wirklich mit deiner Tarnung einmal arbeiten kannst, und dann wirklich hinter einer Insel hervorstechen kannst, um ein angeschlagenes Ziel wirklich effektiv sofort rauszunehmen. Das schon, aber wie gesagt, so einfach mal ranschleichen, so wie es halt im Anfang Juni noch war, einfach mal in einen Träger versenken, das ist halt nicht mehr drin. Das ist viel glücksabhängiger mittlerweile. Richtig, genau das. Und vor allem sind die Träger, die sind ja auch wirklich schnell. Wenn wir jetzt gut den T4 von den Amerikanern mal ausnehmen, halt also ein halbes Ja, die Ruderboot. Langley, die ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Aber Allan fahren halt deutlich über 20 Knoten und die höheren, die Deutlich, fahren ja. sogar deutlich über 30 Knoten. Das heißt, die sind teilweise genauso schnell wie ein Zerstörer. Und versucht den mal einzukriegen. Das Den kriegst ist du nicht mehr. fast. Du musst den Weg abschneiden. Anders geht's nicht. Anders geht es immer, dass du einmal querfahren. Und die ganze Zeit schickt er dir Flieger um Fliegerwelle und irgendwann sitzt der eine Torpedo mal. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn der Zerstörer in die Position kommt, der Träger muss flüchten und der Träger hat nichts anderes zu tun, als den Zerstörer abzuwehren, dann nehmen sich die beiden für die Dauer dieser Partie gegenseitig raus. So. Aber wenn der Flugzeugträger nicht zufälligerweise alleine ist, irgendwann hilft ihm dann mal ein Kreuzer oder ein Schlachtschiff und dann ist der Zerstörer halt weg. Richtig, und das ist ja halt auch wieder aber der Fehler des Spielers, wenn er sich wieder irgendwo alleine tummelt. Das heißt also, ein Flugzeugträger, richtig gespielt. Wie gesagt, ich finde sie nicht OP, aber ich finde sie sehr stark. Das auf jeden Fall, und das ist auch nicht abzusprechen. Also, wie gesagt, ob man diesen Begriff overpowered nehmen kann, Also ich spiele sie. Definitionssache vielleicht. Ja, ich spiele sie momentan einfach ungern, weil es einfach zu leicht ist. Ne? Also ich merke, dass sich auch ein Schlendrian bei mir eingespielt hat. Ich spiele nicht mehr so konzentriert wie am Anfang, weil ich schon immer dann denke, ah, läuft ja eh. Ne? Also ich merke, dass es mich hat angefangen hat zu langweilen. Und ich finde es schade, weil ich gerne Schlachtschiffe spiele. Schlachtschiffe sind momentan echt schwer gebeutelt. Einmal, weil die panzerbrechende Munition nicht mehr so cool ist, weil die Kreuzer mit ihrer leicht entzündbaren HE-Munition Schlachtschiffen schon das Leben schwer machen und dann halt andauernd noch die Torpedobomber fliegen. Finde ich sehr schade. Also ich kenne jeden Schlachtschiff-Kommandanten, der durchhält und gerade spielt, hat auf jeden Fall meinen Respekt. Ja, für mich ist es halt so, ich bin momentan wirklich bei den Zerstörern, weil das ist so die Hitze des Gefechts, weil da bist du wirklich mittendrin statt nur dabei. Und musst halt wirklich, du musst halt die ganze Zeit wirklich hochkonzentriert sein, sonst bist du einfach hin. Zwei Sachen wollte ich noch ansprechen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, wenn du mit der Schlachtflotte mitfährst, mit dem Flugzeugträger, dann wirst du ja gesehen vom Gegner und dann gerätst du auch unter Feuer. Nein, also ich gucke mir gerade mal die Suyo an. Japanischer Flugzeugträger Tier 5 hat eine Oberflächensichtbarkeit von 8,5 Kilometer, also nicht viel mehr als ein amerikanischer Zerstörer. Wenn man sich da so 2, 3, 4 Kilometer hinter den eigenen Schlachtschiffen hält, die ja normalerweise eine Kampfdistanz von 10, 15 Kilometern zum Gegner haben, dann sieht einen kein Mensch. Nur die feindlichen Flieger. Und jetzt kommt es wieder. Klar, wenn ein gegnerischer Träger da ist, dann spielst du auch automatisch ein bisschen anders und hältst vielleicht noch mal ein bisschen Abstand zu den Jungs. Ne? Aber dann ist auch wieder die Gefahr primär durch den Träger gegeben und nicht durch den Zerstörer, weil der Träger deckt dich auf, der kommt mit seinen Torpedobombern und will dich versenken. Ne? Also von daher, man kann das alles nicht alles auf einen Zahlenwert bringen oder auf einen Nenner, sondern es ist schon ein komplexes Thema. Und ich finde gerade Flugzeugträger sind schwieriger zu spielen. Ich muss da mal an Battlefield 2 denken. Hast du Battlefield 2 jemals gespielt? Nein, ging komplett an mir vorbei, diese Reihe. Also ich habe Battlefield geliebt bis Teil 2. Teil 3 ging dann wieder. Kann ich auch erklären, warum Teil 3 mir wieder besser gefallen hat. Aber Teil 2 war es halt so, es gab eine Menge Maps, auf denen halt Helikopter, Flieger und halt Panzer erlaubt waren und natürlich Infanterie. Und ich bin halt auch damals schon ein begeisterter Panzerfahrer gewesen. Ja, und dann merkte man relativ schnell, dass ein guter Helikopterpilot oder ein guter Jetpilot die Partie total dominierte. Das heißt, wenn du in deinem Team keinen guten Flieger hattest, aber auf der Gegenseite war halt einer, war die Runde vorbei. Ich bin mal mit so einem Profi-Helikopterpiloten mitgeflogen als Gunner. Ich habe noch nie so viele Kills an einem Abend gemacht, weit im dreistelligen Bereich, weil der geflogen ist wie die Hölle und der war nicht zu kontern. Der hat jede Partie dominiert. Ganz so schlimm ist es bei Warships nicht, aber tendenziell ist es das ähnliche Prinzip. Weil Helikopter oder Jets zu fliegen, da konntest du nicht mal eben einsteigen und warst dann automatisch der Meister der Runde, sondern musstest das erstmal lernen. Hast du aber diese Hürde einmal genommen, dann warst du halt mit deinem Team unschlagbar, solange nicht auf der anderen Seite ein ähnlich guter Helikopter und oder Jetpilot war. Bei Battlefield 3 haben sie es dann so eingeführt, dass sie dann ordentliche Flakpanzer dann hatten. Vielleicht hatten sie bei Teil 2 dann auch irgendeinem DLC dann mal ein oder so, das weiß ich nicht, aber ich spreche jetzt vom Grundspiel. Aber in Teil 3 haben sie Flakpanzer gehabt. Die waren nicht OP, dass die halt jeden Jäger runtergeputzt haben oder jeden Helikopter, aber sie waren stark genug, die Freiheiten der Flieger einzuschränken, sodass sie nicht mehr machen konnten, was sie wollen. Und das ist dieses Korrektiv. Das fehlt mir momentan in Warships für die Träger. Na, ich bin mal gespannt, ob sie jetzt wirklich so lassen, auch gerade was die Flak angeht, oder ob sie da nochmal nachbessern werden. Also ich lasse mich da wirklich mal überraschen. Halt, vielleicht bekommen wir da ja in naher Zukunft auch, ich sag mal so, Aussichten von Leuten, die da was mit zu tun haben. Sprich, also von den kommenden Gästen. Ja, ich bin auch mal gespannt. Also sie haben ja in dem russischen Entwicklerbrief geschrieben, dass sie die Flugzeugträger nicht nerven würden. Das bedeutet aber nicht, dass sie andere Counter-Units nicht pimpen werden. Ne? Also sie haben auf jeden Fall auch geschrieben, sie schauen mal in die Balance der Träger nochmal genau rein. Und ich kann mir vorstellen, dass entweder die DDs oder die Flaks wieder eine kleine Verstärkung bekommen. Ich gehe auch von aus, dass die Flaks ein bisschen was haben, weil also ich habe das gestern gehabt, auch mit der Mine Kase, die hat ja jetzt nicht ganz so schlechte Flak, jedenfalls für einen Zerstörer. Und da war so ein Aufklärungsflugzeug und der flog die ganze Zeit mir um der Nase rum. Das war also wie so eine nervige Mücke, die um den Kopf kreist, weißt du, und du die ganze Zeit immer schön in die Hände klatscht und nichts triffst. Und genauso ging mir das halt. Ne? Und ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Weißt du, meine Flaks, die waren am Ballern wie die Geisteskranken und der flog da oben seine Runde. Und das war ein Flugzeug halt. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Ne? Weil ich mich natürlich auch nicht in Position bringen konnte, weil ich die ganze Zeit offen war. Das heißt, ich musste die ganze Zeit hinter so einer blöden Inselgruppe rumkreisen, ne? damit die anderen gegnerischen Kreuzer mir nicht rausnehmen. Also ich denke mal, da sollten sie vielleicht schon was machen. Halt. Weil das war wirklich, also ich stand da wirklich wie der berühmte Ochse vor dem Berg und du guckst doof, weil du nichts machen kannst, weil du offen bist. Und ein Zerstörer, der offen ist, ist tot. Genau, das ist das Problem. Wie gesagt, das Korrektiv sind für mich die Zerstörer in diesem Spiel gegen die Flugzeugträger und die müssen auf jeden Fall diesbezüglich wieder gestärkt werden. Bitte nicht die Torpedo-Nebel-Spam-Situation wieder zurückbringen, das hat mir auch nicht gefallen, aber es muss doch einen anderen Weg finden, ergeben, um dieses Problem halt in den Griff zu bekommen. Ich denke, die Flak wieder ein bisschen, also nicht übermäßig, aber so ein ganz bisschen an der Schraube drehen, ich denke mal, dann hat man einigermaßen das gutes Balancing, dass du halt, was du gesagt hast vorhin, du schickst deine Jäger über einen Zerstörer und lässt die kreisen. Der ist die ganze Zeit offen und das kann nicht sein. Es muss eine Möglichkeit geben, dass die irgendwann, also wenn die da oben rumkreisen und nichts, die machen ja im Endeffekt nichts, bis auf das sind Spotten, sind die ganze Zeit in Feuerreichweite und da passiert nichts, weil du sie nicht runterkriegst. Und das kann es halt nicht sein über einen langen Zeitraum. Also irgendwann muss dann wenigstens mal was abgeschossen werden. Ich denke mal, da sollten sie dann doch ein bisschen dran schrauben. Ja. Na gut, ja. Ich glaube, wir haben der OP-Träger-Diskussion jetzt mehr als genug Zeit und Raum geräumt. Wir haben aber noch einen letzten Punkt auf unserer Liste, und zwar das Schiff der Woche. Ja, magst du was darüber erzählen? Das Schiff der Woche, im Endeffekt... Nicht das Schiff an sich, sondern über den Punkt. Genau. Also, der Schiff der Woche-Punkt ist einfach so, also Olli und ich, wir werden uns jede Woche ein Schiff aussuchen, was wir gerade entweder ganz besonders interessant finden, was wir ganz besonders oder gerade gerne selber spielen. Ne? Also irgendein Punkt, der uns am Herzen liegt, uns berührt hat, warum wir sagen, das wird das Schiff der Woche. Und ich hatte Olli vorhin gefragt, weil ich hatte eigentlich was, und hat er gesagt, nee, ich hab was. Und, naja, also ich bin dann nächstes Mal dran. Ja, also du kannst auch was von dem Schiff erzählen, weil du hast ja auch deine Erfahrung mitgemacht. Ne? Es geht um einen etwas unscheinbaren leichten Kreuzer, den ich auch lange ziemlich unterschätzt hatte. Und zwar die IGN Kuma, japanischer leichter Kreuzer Tier 4. Und ich muss sagen, das Ding ist die Hölle. Warum? Für die Gegner. Warum? Ich habe meine erste Erfahrung, ich bin mit der Arkansas Beta unterwegs gewesen, und da kommt im One-on-One eine Kuma auf mich zu. Es waren keine Flieger in der Nähe, es waren sonst keine Einheiten in der Nähe. Ich war noch unbeschädigt, die Kuma war noch unbeschädigt, dachte so, leichte Beute, die hauste weg. Ne? Und die hat mich tatsächlich fertig gemacht. Und ich hatte kaum Chancen. Das war so krass. Hintergrund war, die ist halt nicht in die 4 Kilometer Reichweite gekommen von meiner Sekundärartillerie, was schlau war. Ich habe es auch nicht gewagt, ganz blöd reinzufahren, weil die hatte immerhin noch Torpedos, die Kuma. Deswegen muss ich mich ja auch ein bisschen vorsichtig benehmen. Und meine Primärartillerie hat es nicht geschafft, die signifikant mit HE-Munition zu beschädigen. Stattdessen haut die mir eine Granate um die anderen um die Ohren, denn die Kuma hat nach einer Seite, ich glaube, lass mich nicht lügen, 5 oder 6 Geschütztürme. Ich müsste jetzt selber erstmal gucken, warte mal, ich jetzt schau bei der Kuma-Ausführung B hat... 7 insgesamt, 7, das genau. Sind 6. 6 zu einer Seite. Genau. 6, die mit einer Feuerfrequenz von 10 Schuss pro Minute. Das heißt, das Ding haut einem 60 Granaten pro Minute um die Ohren, plus Torpedos. Und dann kommen noch die Kapitänskills dazu, da kommen wir aber irgendwann anders mal zu. Aber das heißt also, man hat die Möglichkeit, sogar noch schneller zu schießen. Jawohl. Ne? Also das ist schon, das ist abartig. Und was du vorhin sagtest, wo man was zu erzählen kann, ich habe das halt auch gehabt und die ist halt feilschnell. Das muss man wirklich sagen. Also für ihre Klasse ist die also richtig schnell. Die ist, ich glaube, auch 33,7 Knoten, also knapp 35 Knoten. Genau, so. Und dann Nossi, ganz schlau gewesen, Isokarzer gefahren, die Kuma dahin, die mal platt. Mhm. Hat er gedacht, ich bin nicht mehr weggekommen mit der Isokarzer halt. Also nee. Vierer Zerstörer gegen Vierer Kreuzer, die ist schneller gewesen als ich. Ich habe einen Haken nach dem anderen geschlagen, aber durch diese Feuerfrequenz, das ist ja abartig halt. Die hat mich sowas von zerballert. Das war also auch, und seitdem begegne ich denen auch wirklich ein bisschen mit Respekt. Also gut, ich war da vielleicht auch ein bisschen offensiv, aber mich hat diese Geschwindigkeit hat mich also wirklich überrascht. Ja, vor allem die hat, wenn sie gerade auf dich zufährt, eine ganz schmale Silhouette, das heißt, die Trefferfläche ist unglaublich gering. Sie ist relativ wendig, sie hat gepimpt, eine Ruderstellzeit von 7 Sekunden, was echt sehr gut ist, um auch Torpedos auszuweichen. Oder halt auch Artilleriefeuer. Ich habe meine komplette Fünferflottille genatzt, indem ich einfach immer wie mit meinem Popo gewedelt habe. Die haben mich so gut wie nicht getroffen und ich habe da die ganze Zeit rüber geballert. Ich habe die natürlich nicht alle versenkt, aber ich habe die lange noch aufgehalten, bis der Rest meiner Flotte da war und dann haben wir sie in den Sack gehauen. Also einziger Nachteil, den sie hat, Strukturpunkte sind natürlich vergleichsweise wenig, aber wenn man sich halt nicht so treffen lässt. Die Erkennbarkeit mit 11,3 Kilometern auf der Wasseroberfläche ist natürlich, das sollte man mit einbeziehen, also dass man relativ früh gesehen wird. Und der Wenderadius ist mit 640 Metern okay auf jeden Fall. Nee, das ist kein Nachteil, das kann man nicht nennen. Aber sonst ist das Ding echt 1A und das haut ein Tier 4 Schlachtschiff im 101, wenn es nicht gerade Pech hat, mit einem kritischen Treffer aus den Socken. Ja, also die hat schon, das ist schon abartig. Wie gesagt, also mich hat es dann auch wirklich echt überrascht. Vor allem, die hat auch noch ein Bordflugzeug im Upgrade, ne? Die hat ja sogar noch einen Bordjäger dabei. Das heißt, ich habe es neulich gemacht, bin ich gefahren und dann sah ich Torpedobomber einfliegen und ich wusste, die gelten nicht mir, sondern der Wyoming, die neben mir fuhr oder etwas rechts hinter mir. Und dann waren die ungefähr auf 6 Kilometer ran und dann bin ich mit der Kuma rotzenfrech in 90 Grad Winkel vor die gefahren. Hab denen also meine linke Seite gezeigt. Meine Flak ist jetzt mit 6 Punkten nicht so überwältigend, aber ich habe halt mein Bordflugzeug gestartet. Dann wurde der Torpedobomber von meinem Bordflug, von meinem Abfangjäger angegriffen. Er musste den Torpedo quasi, den Fächer im Notabwurf auf mich abwerfen, weil er mich ja auch genau auf 90 Grad hatte. Die Torpedos sind natürlich total weit auseinandergegangen und ich habe einfach nochmal 90 Grad nach rechts gedreht und bin zwischen den Torpedos durchgefahren. Der wird geschrien haben. Vor allem, das war ein amerikanischer, der hatte 6 Torpedos, der hat nur ein Torpedo-Flight. Ne? Der wird sich echt geärgert haben. Alle Torpedos, der erste Angriff, komplett für Nüsse. Aber da siehst du dann wieder, nicht OP, der Flugzeugträger. Amerikanischer. Ja, in dem Sinn. Also so ein bisschen, also man hat ja immer noch gute Möglichkeiten. Also wenn man wirklich gut spielt und ein bisschen das Glück auch heult ist, dann hat man, also kann man das auch wieder kontern. Ja, da fehlte die Erfahrung auch. Der hatte einen Jäger in der Nähe stationiert und hat ihn nicht mitgeschickt. Wenn er den gehabt hätte, hätte er meinen Bordflieger damit beschäftigen können und hätte mich angegriffen. Aber eine Kuma zu erwischen, die muss schon unaufmerksam sein, damit man sie erwischt, beziehungsweise eine Weile jagen. Ne? Also von daher, aber die Kuma ist echt ein super gutes Schiff, um Zerstörer zu erledigen. Sie ist ein super gutes Schiff, um vergleichbare Kreuzer halt zu erledigen. Und sie ist auch ein gutes Schiff, um Schlachtschiffe zu erledigen. Flugzeugträger, wenn sie rankommt, ist sowieso kein Thema. Ne? Ja, und ihre Geschwindigkeit ist halt wirklich abnormal gut, also richtig, richtig stark mit knapp 35 Knoten. Das ist schon, ja, sehr stark. Und Reichweite, 12,4 Kilometer. Ich meine, hallo? 12,4 Kilometer bei 60 Schuss in der Minute? Boah. Ja, das ist heftig. Ich meine, die Brandwahrscheinlichkeit ist nicht ganz so hoch wie bei anderen Geschützen, aber in der Masse setzt sie natürlich trotzdem alles. Die Masse ist es halt. Ich meine, wenn da so viele AHE-Kugeln auf dich einschlagen, irgendwann brennst du. Also das, ne, irgendwann ist einfach so weit. Also die einzelne Kugel hat dann vielleicht weniger Möglichkeiten, aber umso mehr dann kommen die Relationen oder die Chance ist dann einfach höher halt, ne, durch die Masse der Projektile. Kleiner Tipp nochmal, setzt nicht so sehr auf die Torpedobewaffnung. Die ist cool, wenn man verfolgt wird oder eine enge Stelle dann doch mal einen erwischt, aber Primärbewaffnung ist tatsächlich die Artillerie von dem Schiff, von daher wagt euch nicht zu sehr ran. Bleibt auf 10 Kilometern in etwa, wedelt mit dem Hintern, fahrt hin und her und beschießt die Leute, ihr macht die fertig. Ne? Das reicht schon locker aus. Und ich werde es mir wieder kaufen. Ich habe es jetzt leider verkaufen müssen, weil ich sonst keine Kohle für die Furutaka gehabt hätte. Aber wenn ich wieder zu Geld bin, ich werde sie wieder nachkaufen, weil sie einfach so ein Fun-Schiff ist. Ja, ich bin ja momentan noch eine Klasse drunter bei der Tenryu, aber die Kuma werde ich dann auch mir demnächst mal anschauen. Oh, du wirst sie lieben. Ja, ich bin mal gespannt. Ich lasse mich überraschen. Ja, ich sehe gerade, wir hatten ja unsere Zeit so ein bisschen veranschlagt. Wir hatten so gesagt, unser Podcast soll so ungefähr, ja, eine Stunde dauern. Schreibt einfach mal in die Kommentare, würde ich mal so sagen, wie hat es euch gefallen, die erste Folge und so weiter. Wenn ihr auch Themen habt, die euch interessieren, wo ihr gerne ein Gespräch oder eine Diskussion drüber hören möchtet, schreibt die unten in die Comments rein. Also werden wir sehr gerne aufgreifen, auf jeden Fall. Also diskutiert da wirklich mit uns. Ne, also es ist ja ein Podcast logischerweise für die Community und wie gesagt, wenn ihr Themen habt oder so weiter oder euch auch Gäste wünscht oder ein Schiff der Woche wünscht, also wir versuchen natürlich bei den Gästen muss man gucken, aber wir versuchen natürlich, was möglich ist, aber ansonsten alle anderen Themen, das, ne, wo wir selbst für sorgen können, das werden wir dann auch mit rein, auf jeden Fall mit berücksichtigen. Ja, cool. Möchtest du doch irgendwas sagen? Nee, ich wollte mich nur bedanken. Also ich finde es toll, mit dir jetzt hier zu quatschen und ich freue mich schon ganz doll auf die nächsten Podcasts und auch mit unseren Gästen, weil ich sag mal, werden immer so 3 oder 4 Leute dann, denke ich mal, sein und das gibt dann mehr Abwechslung und kann ich auch zwischendurch mal den Sabbel halten und andere Leute bringen ihr Wissen und ihre Meinung mit rein. Von daher bin super gespannt, wie es euch auch gefallen hat. Gebt uns Feedback, denn nur mit Feedback können wir uns verbessern und ja. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass du auf jeden Fall das mit mir zusammen machst. Also macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, auch wenn ich heute echt tierisch aufgeregt war, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Ja, doch richtig. Total Lampenfieber gehabt. Das war total... Komm, ich lass dich drücken, virtuell. Ja, genau. Einmal Knuddel, genau. Knuddel den Nossi. Nee, wunderbar. Ja, wie gesagt, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch gefallen da draußen. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen, Kritiken etc. habt, schreibt die unten in die Comments rein oder schreibt uns eine PM oder wie auch immer halt und wir werden es dann auf jeden Fall die Sachen zu Herzen nehmen. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis dahin. Ciao. Ja, bis zum nächsten Clubhouse-Gast. Genau. Ciao.